Lektion 5, Übung K. A. A. I. A. I. Fahre. Lieber. Nach. Berlin. Ich fahre lieber morgen nach Berlin. A. E. A. E. Straße. Auswählen. Eingabe. Bestätigen. Die Straße auswählen und die Eingabe bestätigen. O. I. E. I. A. Oder wir nehmen lieber Wagen. Oder wir nehmen lieber einen Wagen. Ä. O. I. E. Gerät. Oben. Ziel. Eingeben. Das Gerät oben einschalten und ein Ziel eingeben. E. U. O. E. Gehe. Fuß oder nehme. Ich gehe zu Fuß oder nehme den Bus. Ü. Ä. U. E. Gebühr. Beträgt. Nur. 10. Die Gebühr beträgt nur 10 Euro. I. U. E Ä 7 Uhr 10 Pferd Um 7:10 fährt der Bus. Danke.